Die Vertreter der Gesellschaften für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk und der internationalen demokratischen Organisationen, die am 5. Internationalen Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan teilnehmen, veröffentlichten am 17. August in Pyongyang eine gemeinsame Erklärung gegen die USA, die unter dem Missbrauch des UNO-Sicherheitsrates die widerrechtliche Anti-DVK-Sanktionsresolution fabriziert hatten. Darin hieß es, die Maßnahmen der DVK zur Selbstverteidigung seien gerecht, um die Souveränität des Landes und das Existenzrecht der Nation vor der Willkür der USA, extremen feindseligen Anti-DVK-Politik und ständigen Bedrohung mit Atomwaffen zu verteidigen. Die USA sollen sich nicht mehr mit ihren wahllosen und inhumanen Sanktionen beschäftigen, sondern ihre Sanktionen aller Formen gegen die DVK zurücknehmen und mit allerlei aggressiven Kriegsübungen sofort aufhören. Und die USA sollen zuerst ihre Atomwaffen abschaffen, bevor sie den Atombesitz der DVK in Frage stellen und sie mit Atomwaffen betreuen. Die USA, größte Atommacht in der Welt, sollen der Stimme der Weltöffentlichkeit aufmerksam zuhören, die Frage der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel unparteiisch lösen und sich entschieden für die Entnuklearisierung der Welt einsetzen. Die USA sollen die strategische Stellung der DVK richtig einsehen und ihre feindselige DVK-Politik endgültig zurücknehmen. Zum Schluss äußerten die Teilnehmer ihre feste Überzeugung davon, dass das koreanische Volk, getreu der Linie für die parallele Entwicklung der Wirtschaft und Atomstreitkräfte, dem Banner für den Schutz des Friedens, beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates und im Kampf für die selbstständige Wiedervereinigung des Landes den entscheidenden Sieg erringen würde.